So nutzten beispielsweise die Lumad, indigene Gruppen auf der Insel Mindanao, die Gegenwart der Spanier, um den mächtigen muslimischen Gruppen auf den südlichen Philippinen entgegenzuwirken. In der Terrassenlandschaft von Ifugao betrieben wachsende, politisch einflussreiche Bevölkerungsgruppen aktiven Handel mit den Spaniern, während sie diese aber gleichzeitig auch überfielen und ihnen Widerstand leisteten. Die vorkolonialen ökologischen und kulturellen Verhältnisse auf der Inselgruppe prägten auch den Umgang der Spanier mit der Umwelt. Wie der Umwelthistoriker Greg Bancroft bemerkte, gab es wegen der einheimischen Termiten oder weißen Ameisen nur 30 bis 40 Baumarten, die man sinnvollerweise fällen und für Befestigungen sowie für Schiff- und Hausbau verwenden konnte. Da dies für die indigene Bevölkerung und für die Spanier gleichermaßen galt, waren zwar einige wichtige Arten gefährdet, doch Archivberichte, nach denen man die frühere Bewaldung rekonstruieren konnte, zeigen, dass es bis zur Kommerzialisierung im 19. Jahrhundert völlig unversehrte Waldstücke gab. Solche lokalen, ökologischen und kulturellen Erfahrungen machten die iberischen Kolonialherren überall in ihren neuen Besitzungen. Welche Kontroversen diese Vergangenheit auch heute noch auslöst, zeigt sich an der Enthauptung und Zerstörung von Kolumbus-Statuen an vielen Orten in Nordamerika. Immer mehr indigene Aktivisten und Institutionen fordern, anstelle der Kolumbus-Verehrung, die vorkolonialen indigenen Gesellschaften zu ehren und anzuerkennen, dass die Taten der europäischen Entdecker mit ihren Folgen für Kulturen, Bevölkerungsgruppen und Landschaften der Tropen keineswegs ein Grund für Lobeshymnen sind. Wegen der verheerenden Ausbreitung europäischer Krankheiten, aber auch durch aktive Versklavung, Mord, Misshandlung und Überfälle erreichte die Bevölkerungszahl Amerikas erst im 19. Jahrhundert wieder ihr früheres, beträchtliches Niveau. Die Einführung neuer Pflanzen und Tiere führte häufig zu einer dauerhaften Umgestaltung der Ökosysteme und hinterließ bis heute spürbare Folgen und Herausforderungen für den Naturschutz. Näheres in Kapitel 13. Dennoch konnten indigene Gruppen und andere an den Rand gedrängte Menschen tropische Krankheiten und schwierige geografische Verhältnisse im 15. bis 17. Jahrhundert, die Expansion der iberischen Mächte in weite Teile des Amazonasgebietes, der Karibik, Nord- und Mittelamerikas, West- und Zentralafrikas, Süd- und Südostasiens entscheidend beeinflussen oder gar verhindern. In vielen Fällen bemühten sich lokale Eliten, von denen einige von den vorhandenen tropischen Großreichen beherrscht wurden, die eingedrungenen europäischen Soldaten zum eigenen politischen Vorteil zu nutzen. Handelsnetze, die ganze Kontinente überspannten, aber auch den Handel mit versklavten Menschen, gab es in vielen Teilen der Tropen bereits in vorkolonialer Zeit. Das heißt, die Europäer konnten häufig auf die vorhandenen Wirtschaftsordnungen zurückgreifen, wenn sie ihre neuen Ideen von Städte- und Bergbau sowie von gewinnbringender Feld- und Viehwirtschaft umsetzen wollten. Letztlich waren aber die Europäer diejenigen, die den Schlüssel zur neuen globalisierten Welt besaßen. Nachdem sie die indigene Bevölkerung überall in Amerika dezimiert hatten und das Monopol auf Schifffahrt und Technologie besaßen, konnten allein die Europäer immer wieder und regelmäßig die Weltmeere befahren. Mit ihrer Absicht, den Welthandel aufrechtzuerhalten und zu dominieren, waren sie in der Lage, die Ressourcen, Arbeitskräfte und Landschaften der Tropen in nie dagewesenem Umfang auszubeuten.